2. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Hallo, Michaela. Danke, gut. Trinkst du auch Kaffee? Ich komme aus Moskau. Warst du schon mal in Moskau? In Russland. Das ist die Hauptstadt von Russland. Moskau ist sehr schön.